Unbok, Vorsitzender des Generalverbandes der China-Koreaner, die zum Tag der Sonne in der Heimat weilt, gewährte am 16. April einem Journalisten der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur ein Interview. Sie sagte, Generalissimus Kim Il-sung, ewige Sonne der Nation, habe Korea, das in der Vergangenheit von der Weltkarte verschwunden sei und in dem das traurige Lied von Arirang der kolonialen und schwachen Nation ertönt sei, in einen starken sozialistischen Staat, der in Politik, Wirtschaft und Landesverteidigung selbstständig sei und ein wahres Paradies des Volkes verwandelt. Dank seines aufopferungsvollen Einsatzes mit Liebe zu Heimat, Nation und Volk habe die koreanische Nation beispiellose Wundertaten und Umwälzungen vollbracht und trage heute als gedeihende, starke und großartige Nation, die mit dem Namen eines herausragenden Menschen in Ruf stehe, ihre Macht zur Schau. Unter der Führung von Marschall Kim Jong-un, einem weiteren hervorragenden Menschen, werden die Würde und die Macht der Kim Il-sung-Nation und des Kim Jong-il-Korea vor aller Welt nachhaltig demonstriert, betonte sie.